Der Vater eines Nicht-Gamers ruft zu seiner Frau: Wenn er nicht bald mit Gaming anfängt, befürchte ich, dass er später zu dumm zum Clown ist. OMG! Wir sind Gamer, kriminell, nur in Games wie GTA Online. Gaming bildet auch, wie man was klaut. WTF! Ha! Der Kleine wird vom Vater gepackt und schleppt ihn an den PC. Kleiner, lerne GTA Online, fick die Bullen und klau die Autos, ohne erwischt zu werden. 2 Tage später, die Mutter geht mit dem Kleinen in den Supermarkt. An der Kasse geht der Alarm los, allert: Alter! Der Kleine ist weg, die Mutter kann es nicht glauben, er war vor einer Sekunde noch da. Die Verkäuferin: Alles gut, gehen Sie. Der Kleine sitzt schon im Auto, die Mutter checkt es nicht und sie fahren nach Hause. Da geht der Kleine zum Vater und sagt: Papa, guck mal, ich hab das und nix bezahlt, auch nicht Mama. Der Vater steht am Fenster und guckt auf das Auto, denkt sich nichts und fragt den Kleinen: Wo ist die Beute? In der Garage, sagt der Kleine: Larry! Kleiner Clown, sie gehen in die Garage, da drin 2 Fernseher, 2 PCs und eine Xbox und eine Schachtel Zigaretten. Der Vater sagt: Sehr gut. Aber wie hast du das gemacht, gleich mehrere Fernseher zu klauen? Ich hab die einfach durch die Kasse geschmuggelt, hab ein Band dran gemacht, ne Tüte drauf und von meiner Schwester den Puppenwagen drüber. So hab ich das rausgeschoben, als wäre nix gewesen, Papa! WTF, sagt der Vater. Kleiner, das war nur Glück. Das ist ein 40-Zoll-Fernseher. Und das 2 davon. Und die PCs? Wo sind die? Papa, wie in GTA, ich hab ein Cheater-Tool in der Tasche, damit mache ich einfach Teleport. Was? Der Vater kann es nicht glauben, wie soll das im Real Life gehen? Vater nimmt den Kleinen, fährt zum Supermarkt und schickt den Kleinen los. Los, sagt der Vater, klau noch einen. Der Kleine geht in den Laden, nimmt einen Fernseher und wiederholt das Ganze, der Alarm geht los. Aber einfach so ist der Kleine wieder weg, einfach so. Zack und weg. Der Vater hat es gesehen und kann es nicht glauben, sie steigen ins Auto. Aber dann passiert das Unerwartete, ein lauter Knall. Der Vater springt aus dem Bett, kracht durch die Tür und checkt es. Scheiße, der Kleine spielt noch immer und hat in GTA irgendwas in die Luft gejagt. Und ich bin eingeschlafen, WTF. Es war nur ein Traum. Der Vater geht ins Bett, weckt seine Frau und sagt zu ihr: Sandra, Schatz, der Kleine ist zu blöd zum Clown, aber er kann in meine Träume eindringen. Da sagt Sandra: Nein, dies kann er nicht, er hat dir eine virtuelle Realitätbrille aufgesetzt, als du geschlafen hast. Du hast 6 Stunden geschlafen und unsere Tochter wurde von der Polizei festgenommen. Sie hat im Kaufhaus ein Kondom geklaut. Der Vater ist nun ganz verwirrt. Hey, ich verstehe nichts mehr. Beide schlafen wieder, am nächsten Morgen stehen 6 Fernseher im Haus und vor der Tür stehen teure Autos. Der Vater reibt seine Augen. Was zum Geier? Guck mal, Papa, ich hab geklaut vom Golfplatz da drüben. Alle Autos, die ich finden konnte, in einem Waren, sogar Fernseher. Was ist passiert? Der Kleine ging am späten Abend los, klaute die Autos und in einen war Diebesgut. Da fragt der Vater den Kleinen: Wie hast du das gemacht? Easy, Papa. Ich hab gewartet, bis der Fahrer eines Wagens den Schlüssel im Schloss hatte. Hab mich dann zu Boden fallen lassen. Und als der Fahrer helfen wollte, ist meine Schwester in die Autos. Sag Papa, nun sind es unsere. Nur meine Schwester ist jetzt weg. 2 Probleme gelöst, lacht der kleine Papa an. Ha, ha, ha, nervige Schwester weg. Und wir haben Kohle gemacht wie in GTA. Aber ein U-Boot konnte ich nicht finden. Auch nicht das fliegende Deluxo. Der Vater kann es einfach nicht glauben. Wieder ein Traum?